Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ja, nehmen Sie sich da einen der Mäntel für die Gäste, unsere Besucher, die Orangen. Und dann kommen die Überschuhe da vorne. Ortstermin in einem Forschungsinstitut, in dem mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wird. In der Garderobe liegen nicht nur Mäntel und Überschuhe bereit, sondern auch Handschuhe. Sollte der Besucher mit strahlenden Substanzen in Berührung kommen, bräuchte er in den meisten Fällen nach der Besichtigung nur einfach die Überbekleidung auszuziehen. Außerdem wird jedem, der die Laborräume des Instituts betritt, ein Dosimeter angesteckt. Es zeigt die Strahlendosis an, die man während des Besuchs abbekommen hat. So ausgerüstet geht es in die Welt der radioaktiven Substanzen. Strahlende Verwandlung. Was ist Radioaktivität? Radioaktivität ist das Phänomen, dass sich instabile Atomkerne in stabilere Atomkerne umwandeln. Das machen sie, indem sie Strahlungsteilchen aussenden. Professor Rolf Michel von der Leibniz-Universität Hannover. Instabile Atomkerne finden sich im Periodensystem jenseits vom Element Blei, Polonium, Uran und Plutonium etwa. Es gibt aber auch radioaktive Formen von Elementen, die man normalerweise als stabil kennt. Dazu zählen zum Beispiel Kohlenstoff 14 oder Kalium 40. Wandelt sich ein solcher instabiler Atomkern spontan in einen anderen um, man spricht hier auch von Zerfall, dann gibt er dabei Energie ab. Das geschieht meist in Form von Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlung. Alpha-Strahlen sind hochenergetische Heliumkerne, Beta-Strahlen sind hochenergetische Elektronen und Gamma-Strahlen sind hochenergetische elektromagnetische Wellen. Und diese drei Strahlenarten haben auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel werden Alpha-Strahlen schon durch ein Blatt Papier oder durch die tote Hautschicht, die uns umgibt, abgebremst. Beta-Strahlen können einige Millimeter in den menschlichen Körper eindringen. Und Gamma-Strahlen, wie auch Röntgenstrahlen, die können auch durch den Menschen hindurchgehen. Allen drei Strahlenarten ist gemeinsam, dass sie ionisierend wirken können. Das bedeutet, sie sind in der Lage, Elektronen aus den Hüllen von Atomen herauszuschlagen. Ein Atom, das vorher elektrisch neutral war, ist danach positiv geladen. Gleichzeitig gibt es jeweils ein negativ geladenes Elektron. Durch diese Ionisierung können Verbindungen zwischen Atomen aufbrechen und Moleküle sich verändern. Passiert das zum Beispiel im Erbgut unserer Zellen, kann das einiges Unheil im Körper anrichten. Zellen unter Beschuss. Was bewirkt ionisierende Strahlung im Körper? Ein Labor am Klinikum der Universität München. Dr. Anna Friedl leitet hier den Bereich Strahlenbiologie. Die Wissenschaftlerin interessiert sich dafür, was mit unseren Körperzellen passiert, wenn sie ionisierender Strahlung ausgesetzt sind. Wir machen also Grundlagenforschung, das heißt, wir haben Zellen, die wir im Brutschrank wachsen lassen, in einer roten Nährflüssigkeit. Die nehmen wir dann raus aus dem Brutschrank, bestrahlen sie und schauen uns dann an, zum Beispiel, wie viele von den Zellen können sich hinterher noch teilen und die Tochterzellen sich noch weiter teilen, bis eine richtige Kolonie entsteht. Damit wüssten wir zum Beispiel, bei welcher Dosis welche Zellen so inaktiviert werden, dass sie sich nicht mehr teilen. Etwa weil das Erbgut durch die ionisierende Strahlung so stark geschädigt ist, dass es den zelleigenen Reparaturmechanismen nicht mehr gelingt, die gebrochenen DNS-Stränge wieder zu flicken. Bei geringeren Schäden hingegen können die Reparaturmechanismen der Zelle noch greifen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie repariert den Bruch und die Sequenz der DNS ist so, wie sie vorher war, dann hat die Zelle sozusagen ihr Problem behoben und es gibt keine Folgen. Sie kann aber auch den Bruch reparieren und die Sequenz verändert sich dabei, weil eben die Reparatur fehlerhaft ist. Jetzt haben wir eine Situation, die Zelle kann sich weiter teilen, aber sie hat diese veränderte Erbsubstanz. Und je nachdem, wo die Veränderung ist, kann daraus eben eine Krebszelle werden. Was noch Jahrzehnte, nachdem der Körper ionisierender Strahlung ausgesetzt war, zu einem bösartigen Tumor führen kann. Gendefekte können aber zum Beispiel auch Missbildungen in folgenden Generationen verursachen. Wie stark das Erbgut einer Zelle geschädigt wird, hängt unter anderem von der Art der Strahlung ab. Die größte Zerstörungskraft entwickelt dabei Alpha-Strahlung. Zumindest dann, wenn sie nicht von außerhalb kommt, sondern in unserem Körper direkt auf lebende Zellen wirkt, erklärt Strahlenschutzexperte Dr. Peter Jakob. Er leitet die deutsche Delegation im Wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strahlung. Alpha-Strahlung deponiert auf sehr kurzem Weg sehr viel Energie. Das heißt, eine Zelle, die durch Alpha-Strahlung getroffen wird und ein Zellkern, ist hochgeschädigt. Und insbesondere die DNA hat dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Doppelstrangbrüche und komplexe Doppelstrangbrüche. Komplexe Doppelstrangbrüche bedeutet, es sind beide Stränge der DNA gebrochen und in der Umgebung gibt es noch zusätzliche Basenschäden oder weitere Brüche. Und das ist kompliziert zu reparieren für unser Reparatursystem der Zellen. Bei der Gammastrahlung treten Schäden über größeren Abständen auf, sodass diese komplexen Doppelstrangbrüche sehr selten sind. Man nimmt deshalb an, dass bei gleicher Energiedosis das Krebsrisiko durch Gammastrahlung 20 Mal niedriger ist als durch Alpha-Strahlung. Spätere Krebserkrankungen sind aber nur eine mögliche Folge ionisierender Strahlung. Höhere Strahlendosen, man gibt die biologisch gewichtete Dosis übrigens in der Einheit Sievert an, können unmittelbar eine sogenannte Strahlenkrankheit auslösen. 50 bis über 80 Sievert. Ein extrem hoher Wert, wie er zum Beispiel bei der Explosion einer Atomwaffe auftritt. Eine solche akute Strahlendosis für den gesamten Körper führt spätestens innerhalb von Stunden zum Tod. 6 bis 50 Sievert. Mit solchen Werten kann man unter anderem im unmittelbaren Umfeld einer Reaktorkatastrophe rechnen und bei Unfällen mit stark strahlenden Stoffen. Die Opfer leiden unter schwerster Strahlenkrankheit. Im Körper sterben viele Zellen ab und die inneren Organe werden massiv geschädigt. Der Tod tritt innerhalb weniger Tage bis Wochen ein. 1 bis 6 Sievert. Auch in diesem Bereich tritt eine Strahlenkrankheit auf. Je geringer die Dosis, desto leichter sind die Symptome und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben. 0,2 bis 1 Sievert. Strahlungsdosen in dieser Größenordnung hat ein Teil der Katastrophenmannschaft in Fukushima abbekommen. Die Bestrahlung verursachte keine unmittelbaren Symptome. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit von Spätschäden wie Erbgutveränderungen und Krebs. Welch fatale Wirkung die Strahlung haben kann, die von radioaktiven Stoffen ausgeht, haben Wissenschaftler erst im Laufe der Zeit gelernt. Die Entdecker und frühen Erforscher der Radioaktivität, wie Henri Becquerel und Marie und Pierre Curie, haben noch extrem unvorsichtig gearbeitet. Im Labor von Marie Curie, das heute ein Museum ist, hat das so starke Spuren hinterlassen, dass die Räume 1981 komplett entseucht werden mussten. Die meisten belasteten Originalgegenstände wurden dabei entfernt. Eine Ausnahme konnte man als Besucher bei Führungen, aber auch danach noch betrachten. Dans ce laboratoire, on trouve l'affiche sur laquelle Marie Curie. In diesem Labor findet man einen Notizzettel mit der Handschrift von Marie und Pierre Curie. Marie Curie hat auf diesem Zettel das Atomgewicht von Radium ausgerechnet. Sie hat ihn dabei kontaminiert. Das heißt, ihre Finger und Hände waren radioaktiv und so hat sie auch den Zettel verseucht. Was interessant ist, man kann auch heute noch die Strahlung mit einem Geigerzähler hörbar machen. Donc on a ici ce qu'on appelle un petit compteur Geiger. Marie Curie starb im Alter von 66 Jahren an Leukämie, also Blutkrebs. Einer Krankheit, die vermutlich durch den jahrelangen Umgang mit radioaktiven Stoffen ausgelöst wurde. Ständige Begleiterin. Wo sind wir ionisierender Strahlung ausgesetzt? Zunächst einmal muss man wissen, dass Radioaktivität ein ganz normaler Bestandteil unserer Umwelt ist. jeder Mensch wird jederzeit von Radioaktivität, der sich in den Häusern im Boden, die aus dem Weltall zu uns kommt, bestrahlt. Wir selbst haben in unserem Körper auch radioaktive Stoffe ganz natürlicherweise, zum Beispiel Kalium-40, als Bestandteil des normalen Kaliumhaushaltes. Jürgen Kopp, Leiter der Stabsstelle Medizinische Physik und Strahlenschutz am Klinikum Augsburg. Ein Teil der radioaktiven Elemente wurde schon lange vor der Entstehung der Erde in Supernovae gebildet. Beim Zerfall solcher Substanzen entstehen wiederum andere Radionuklide, zum Beispiel Radon. Dieses radioaktive Edelgas dringt aus dem Boden oder wird aus Baumaterialien freigesetzt und sammelt sich in Gebäuden. Dass der Mensch auch einer natürlichen Strahlenbelastung ausgesetzt ist, liegt vor allem an Radon. Weitere Radionuklide werden in den oberen Schichten der Atmosphäre durch die kosmische Strahlung ständig neu gebildet. Dazu zählt das Kohlenstoffisotop C14. Kohlenstoff-14 ist besonders dadurch bekannt, dass Archäologen mit seiner Hilfe ihre Funde sehr genau datieren können. Der menschliche Körper kommt mit dieser natürlichen Strahlenbelastung seit vielen hunderttausend Jahren ganz gut zurecht. Allerdings ist es nicht die einzige Belastung. Ionisierende Strahlung nutzt man nämlich auch in der Medizin, zum Beispiel in der Diagnostik. Durch den Einsatz von radioaktiven Stoffen, deren Weg durch den Körper dann verfolgt wird, weil durch die Strahlung von außen zu sehen ist, wie beispielsweise Phosphorverbindungen im Knochen eingebaut werden oder wie die Schilddrüse das Jod aufnimmt und verstoffwechselt. Mithilfe solcher radioaktiver Marker lässt sich auch die Durchblutung des Herzmuskels sichtbar machen oder die Nierenfunktion untersuchen. Röntgenmediziner arbeiten ebenfalls mit ionisierender Strahlung. Allerdings wird diese nicht von radioaktiven Substanzen geliefert, sondern stammt aus einer elektrisch betriebenen Röntgenröhre. Die Röntgenstrahlen entsprechen dabei weitgehend Gammastrahlen. Auch in der Therapie greifen Ärzte auf ionisierende Strahlung zurück. Etwa wenn es darum geht, Tumoren zu zerstören. Dort werden dem Patienten in oder um einen bekannten Tumor Nadeln gesetzt und über ein ferngesteuertes System werden dann radioaktive Quellen in diese Nadeln eingefahren. Sie können sich dort auch entsprechend bewegen und den Tumor sozusagen von innen heraus bestrahlen. Und so dafür sorgen, dass die Tumorzellen absterben, das umliegende Gewebe aber geschont wird. Eine andere Möglichkeit ist die Bestrahlung von außen. Dabei liefern meist Beschleuniger die notwendige Dosis. Es besteht ein gewisses Risiko, dass diese Strahlung ihrerseits wiederum Krebs auslöst. Aber Aufgabe der Ärzte ist es, darauf zu achten, dass der momentane Nutzen auf jeden Fall einen solchen möglichen Schaden überwiegt. Doch es sind nicht nur medizinische Geräte und natürliche Quellen, die ionisierende Strahlung aussenden, erläutert Professor Rolf Michel von der Universität Hannover. Daneben gibt es dann eben die künstliche Radioaktivität, die dummerweise als Nebenprodukt bei der nuklearen Energiegewinnung auftritt. Denn wenn Uran gespalten wird, dann entstehen eine Vielzahl von radioaktiven Spaltprodukten und die machen uns dann das Problem, wenn sie in die Umwelt gelangen. Und dort lange bleiben. Etwa durch Unfälle in Nuklearanlagen oder Atomkraftwerken wie Tschernobyl und Fukushima. Auch von den oberirdischen Kernwaffentests, die schon vor Jahrzehnten eingestellt worden sind, finden sich noch strahlende Zeugnisse in Böden und Gewässern. Und Kernkraftwerke geben auch im Normalbetrieb kleinere Mengen radioaktiver Stoffe an die Umwelt ab. Viele dieser radioaktiven Stoffe sind vergleichsweise harmlos, solange sie außerhalb unseres Körpers bleiben. Allerdings gelangen strahlende Substanzen über Atemluft, Wasser und Nahrungsmittel auch in unseren Körper. Und er kann manche dieser Substanzen leider nicht von harmlosen Elementen unterscheiden. Wenn wir Radionuklide im Körper haben, dann werden die verstoffwechselt. Sie werden genauso verstoffwechselt, wie stabile Elemente es würden. Sie werden im Körper herumtransportiert, in Geweben abgelagert. Und dann sind Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung im Körper direkt. Also ganz nahe dran an der Erbsubstanz. Wie fatal sich das auswirken kann, ist beim Jod 131 zu sehen. Durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurden große Mengen dieses Isotops freigesetzt. Vieles davon ging in Weißrussland nieder. Besonders über belastete Milch haben dort zehntausende Kinder dieses radioaktive Jod zu sich genommen. Es wurde in der Schilddrüse gespeichert. Das hat innerhalb weniger Jahre zu mehreren tausend zusätzlichen Fällen von Schilddrüsenkrebs geführt. Besonders hoch ist das Risiko, wenn der Körper die radioaktiven Stoffe nur langsam oder gar nicht wieder ausscheidet. Bei anderen Radionukliden, wie zum Beispiel Strontium-90, das Element Strontium, wird zusammen mit dem Calcium in unsere Knochen eingebaut und dann bleibt es praktisch für immer in unserem Körper. Das gleiche gilt auch für das berühmte Plutonium, was ebenfalls ein Knochensucher ist, zu einem guten Teil und damit sehr langfristige Strahlenexpositionen erzeugt. Und so dafür sorgt, dass das Risiko steigt, an Krebs zu erkranken. Das berechnete Risiko. Wie gefährlich sind niedrige Strahlungsdosen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch, der eine bestimmte Dosis ionisierender Strahlung abbekommen hat, an Krebs erkrankt oder einen genetischen Defekt an seine Nachkommen weitergibt? Um diese Frage zu beantworten, greifen die Wissenschaftler auf Daten zurück, die von den Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki stammen. Diese Menschen waren Strahlendosen von 5 bis 4000 Millisievert ausgesetzt, also bis zu 4 Sievert. Die Daten zeigen, dass sich ab 100 Millisievert das Krebsrisiko recht gut abschätzen lässt, erläutert Strahlenschutzexperte Peter Jakob. Eine Zahl, die man sich sehr gut einprägen kann, ist die folgende. Wenn 100 Leute eine Dosis von 100 Millisievert abbekommen, dann wird erwartet, dass unter diesen ein zusätzlicher Krebsfall auftritt. Das muss man damit vergleichen, dass in unserer Gesellschaft 40 von 100 Personen spontan einen Krebs bekommen. Das heißt, die Krebsrate würde durch eine Exposition von 100 Millisievert von 40 Fälle auf 41 Fälle steigen. Das ist der Bereich, wo wir was sagen können. Für höhere Strahlendosen gilt, verdoppelt sich die Dosis, dann verdoppelt sich auch die Zahl der zusätzlichen Krebsfälle. Hier besteht ein linearer Zusammenhang. Wie die Beziehung zwischen Dosis und Krebshäufigkeit bei weniger als 100 Millisievert aussieht, weiß man hingegen nicht so genau. Es gibt viele ernstzunehmende Experten, die sagen, unterhalb von 100 Millisievert sollte man überhaupt nichts abschätzen. Das ist natürlich auch nicht ganz vernünftig, weil man doch irgendwie eine grobe Zahl haben möchte, wie groß dann die Risiken sind. Und was dann häufig gemacht wird, ist, dass man eben auch annimmt, dass in diesem niedrigeren Dosisbereich die lineare Dosis-Wirkungsbeziehung gilt. Das ist aber eigentlich nicht geeignet für eine wirkliche Risikoabschätzung, sondern nur eine grobe Hausnummer. Mit entsprechenden Unsicherheiten. Man sieht es an den Schätzungen, wie viele Menschen aufgrund der Katastrophe von Tschernobyl an Krebs erkrankt sind oder in den kommenden Jahren noch erkranken werden. Die Zahlen liegen zwischen einigen Tausend und mehr als einer Million. Immerhin sind sich alle Experten einig, dass es ein gewisses Risiko in diesem Dosisbereich gibt. Denn anders als bei akuten Strahlenschäden, also der Strahlenkrankheit, existiert offenbar kein Schwellenwert, unterhalb dessen man sozusagen auf der sicheren Seite ist. Ionisierende Strahlung ist immer eine Herausforderung für die Reparaturkräfte unserer Zellen, betont die Münchner Strahlenbiologin Anna Friedl. Für die Entstehung von Krebs gehen wir tatsächlich davon aus, dass es keine unschädliche Dosis gibt. Also auch bei kleinen Dosen könnten fehlerhafte Reparaturen entstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann aber so eine Zelle wirklich zu einer Krebszelle wird, wenn sie nur einen so einen Schaden hat, ist natürlich sehr gering. Aber vorhanden. Das macht es nicht unbedingt einfach, eindeutige Grenzwerte für den Teil der ionisierenden Strahlung festzulegen, der nicht natürlichen Ursprungs ist. Die meisten Experten halten aber eine zusätzliche Strahlenbelastung für akzeptabel, die im Bereich der Schwankungsbreite der natürlichen Strahlung liegt. In Deutschland variiert die entsprechende effektive Dosis je nach Region zwischen 1 und 5 Millisievert pro Jahr. In unserer Strahlenschutzverordnung ist für die allgemeine Bevölkerung ein Wert von 1 Millisievert pro Jahr festgelegt. Darunter fällt zum Beispiel auch die Belastung durch den Betrieb von Atomkraftwerken, aber nicht die durch medizinische Anwendungen. Doch Kritiker geben zu bedenken, letztlich legt die Politik die Grenzwerte fest und berücksichtigt dabei immer auch den Aufwand, den man betreiben muss, um diese Grenzwerte einzuhalten. Zu groß, also zu teuer, sollte der Aufwand aus Sicht der Politiker nicht werden. Wo dieses zu teuer anfängt, das sieht man allerdings in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich. Unabhängig davon kann aber jeder von uns selbst seine Strahlenbelastung minimieren, zumindest in einem gewissen Rahmen. Indem er zum Beispiel belastete Lebensmittel wie Waldpilze und Wild aus bestimmten Regionen meidet. Oder die Zahl der Langstreckenflüge reduziert. Und indem er darauf achtet, dass keine überflüssigen Röntgenaufnahmen gemacht werden. Beziehungsweise, was einen noch größeren Effekt hat, keine Computertomogramme, wenn sie medizinisch nicht notwendig sind.